Den verehrten Genossen Kim Jong-un sandte der Vorsitzende des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina, Bakir Izetbegovic, am 9. September ein Glückwunschtelegramm zum Gründungstag der DVJK. Darin äußerte er seine Überzeugung, dass sich die guten Freundschaftsbeziehungen zwischen Bosnien und Herzegowina und der DVJK den Interessen der Völker beider Länder entsprechend für den Frieden und die Stabilität der Welt weiterhin entwickeln werden. Er erwies Genossen Kim Jong-un Hochachtung und wünschte ihm und dem Volk der DVJK von ganzem Herzen das Glück.